Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. Erster Teil. O schöne Natur, wie freigebig bist du. Die Ingenieure der Finsternis. Hör sie dir an, Jerome. Diese verdammte Nachtigall. Ihr Gesang ist so süß, sagt Mama. Ach, boah, ich könnte sie... Ich habe schon drüber nachgedacht, sie mit meiner Schrotflinte zu erledigen. Das glaube ich dir nicht, Onkel Fabre. Doch, doch. Sie frisst. Was sie mir nicht alles wegfrisst. Grashüpfer, Spinnen, Bienen und Nachtfalter im Besonderen. Jetzt wartet sie gewiss auf unsere Freunde, deine süße, gefräßige Sängerin. Onkel Fabre, da war was. Ja, es ist immer was. Nachts unter Pinien, in der Einöde, zwischen dem wilden Wein und dem Fluss. Komm weiter, Jerome. Wir sind gleich auf dem Hügel. Onkel Fabre, es schauert mich. Wenn du aufschaust, wirst du die letzten Schauer am Himmel sehen in dieser Nacht. Kleine Eisbrocken und Steine, die kommen in Schwärmen aus fernem Weltall. Die meisten verglühen und verdampfen, ehe sie noch den Boden berühren. Sieh doch nur, wie das da oben glüht und sprüht. Und wann kommt endlich die Sonne? Die kommt. Beruhige dich. Da. Ja, ist ein kleiner Streifen im Osten. Das sind ihre Haare. Der Kopf müht sich langsam empor. Mir ist unheimlich. Naja, mir auch ein wenig. Kommen sie am Ende der Nacht auch bestimmt? Die kommen. Wie die Steine und Eisbrocken um diese Jahreszeit regelmäßig stumm von oben kommen, so kommen unsere Freunde lärmend von unten herauf. Ich bin Aglaé, die Tochter von Jean-Henri Fabre. Ein Leben lang blieb ich bei ihm. Warum? Werde ich vielleicht später erzählen. Ich weiß alles von ihm. Ich werde ihn hier beschreiben, vielmehr ihn erklären, denn er muss erklärt werden. Er ist wie eine alte Steineiche. Laub liegt ständig um ihn herum. Er ist zu alt, um umgehauen zu werden, aber ich werde ihn zerkleinern, auf meine Weise. Er ist wie eine Quelle, die zum Fluss wird und erst über die Steine hüpft, um später zu einem stattlichen Fluss zu werden. Ich werde meine Hand in sein Wasser halten, da wo es kühl ist und Freude macht, und dort, wo es dunkel und träge dahinfließt. 1823 wurde er im Département Aveyron geboren. Damals fuhr man schon durch die Luft mit einem Ballon. In den Fabriken zischten die Dampfmaschinen und die Menschen auf dem Land lebten in Armut, arbeiteten mit der Hand und dem Pferd. Napoleon war gerade gestorben. Wenn er uns von seiner Jugend erzählte, dann ging es immer ums raue Klima in der Nähe des Massif Central, um Terrassenfelder, die sein Vater bewirtschaftete, um einen kleinen Überschuss zu erzielen, um der Zukunft in Ruhe entgegenzusehen. Butter und Milch von den Schafen, Honig von den Bienen und im Garten Kohl und Rüben, das waren die wichtigsten Dinge des Lebens. Mein altes Herz klopft vor Anstrengung. Mein junges Herz klopft vor Aufregung. Das ist eben der Unterschied. Hörst du was? Nein. Ich höre ihre Spitzhacken und Schaufeln. Sie werden heute durchbrechen. Mit dem ersten Sonnenstrahl. Wirst sehen. Aber der Boden ist doch so hart. Der härteste Boden ist Ihnen kein Hindernis. Sie bohren und graben sich durch gebrannten Ton, durch Tuffstein und von der Sonne hart geschmolzene Erde. Nichts hält sie auf, Jerome, nichts. Die Physik kann den Ingenieuren der Finsternis nichts anhaben. Mir wird immer unheimlicher. Das ist die Natur, weißt du. Es muss alles. Unsere Freunde bohren sich durch. Und wenn sie bei uns sind, fangen sie an zu singen. Zu Tausenden. Was sage ich? Zu Millionen. Alle werden sie in unseren Ohren sein. Erzähl mir lieber was aus deiner Schulzeit. Was? Meine Schulzeit? Ach, das ist so lange her. Wie du die Dorfuhr aufziehen durftest. Es war ein einziger Raum, in dem ich das Alphabet lernen durfte. Küche, Schlafzimmer, Speisesaal, manchmal sogar Hühnerstall. Er war eine armselige Zuflucht. Oh, was hast du dagegen für einen prächtigen Schulpalast, Jerome? Aber wir haben Grammatik und Erdkunde. Und das quält auch ganz schön. Und jetzt heißt Rechnen Mathematik. Keiner von uns hat damals je davon gehört. Ich wünschte mir deine Schule, Onkel Fabre. Ach was, du hättest einen Lehrer gehabt, dessen Hauptbeschäftigung es gewesen wäre, Federn zu spitzen. Oder er rührte Tinte an, in Essig aufgelöster Ruß. Und dann schrieb er vor, was wir nachschreiben mussten. Pro, B, Bi, Bu, Ba. Wir schreiben Kleie, Weihe, Brei und Mai. Was war das Schönste an deiner Schule, Onkel Fabre? Die Bilder. Die Notre Dame des Sétouleurs auf der gegenüberliegenden Wand hinter dem Tisch des Lehrers. Und der ewige Jude über der Feuerstelle. Er trug einen dreieckigen Hut, eine große weiße Lederschürze, derbe Nagelschuhe und einen gediegenen Stock. Und darunter stand: Noch nie sah man je einen so bärtigen Mann. Bei uns hängt die schmerzerfüllte Gottesmutter. Was? Bei uns ebenfalls. Etwa die mit dem blauen Mantel? Sie stand zwischen Mond und Sonne und schaute mit großen, runden Augen auf uns hinab. Bei uns schaut der Gottvater aus den Wolken herab. Ja, das war schön für unsere Augen. Und auch der Tisch des Lehrers war schön für uns, denn er stand vorm Fenster mit der Aussicht auf die schöne Landschaft. Und ohne dass er es gleich merkte, konnten sich da unsere Augen verlieren. Schau, Onkel Fabre, die Sonne ist größer geworden. Wenn ich auf dem Kirchturm stand und die Dorfuhr aufzog, ging manchmal die Sonne auf, gerade so wie jetzt. Und ich dachte für einen Moment dann, ich bin der Herr der Welt, so hoch droben. Ja. Aber die Herren der Welt, das sind nicht wir schon. Das sind die anderen. Hörst du sie? In Saint-Léon gaben ihn die Eltern in die Schule. Er gehörte zu den Kleinsten. Noch heute sagt er oft: Ich war immerzu der Jüngste in meinem Leben. Nur jetzt ist das anders geworden mit euch allen um mich herum. Benichoux, der Schlosser, ist keine 50. Der Lehrer Charras ist viel jünger. Favier, der Gärtner, ist höchstens 50. Marie-Jo ist allenfalls 23. Da hat er allerdings Unrecht. Marie, seine Haushälterin, ist schon fast 30. Und ihr vaterloses Kind, Jerome, 10, was übrigens tief blicken lässt. Außerdem wirft sie die Augen. Jedenfalls Lesen und Schreiben waren ihm Klippen. Und er hat die Taube auf dem Buchdeckel seines Alphabets lieber angeschaut als die Buchstaben darunter. Einmal hat er zu mir gesagt, Aglaé. Ich schaute nachts aus meinem Kammerfenster in den Himmel, schaute mir die Augen aus nach Sternschnuppen. Und dafür brauchte man nicht lesen zu können, nur seine Augen und vor allem Fantasie. Und dann kamen sie auch schon in Massen angeflogen. Na, die Fantasie, ich weiß nicht. Man kann es auch übertreiben. Ich kam mit sehr wenig aus in meinem Leben. Onkel Fabre? Hab keine Angst, Jean. Ich habe die letzten Nächte von Ihnen geträumt. Sie waren groß wie Giraffen und zertrampelten und zersägten das Land. Jesus, es wäre aus mit uns allen. Zuerst würden sie uns ertauben lassen, dann möglicherweise uns aussaugen. Denn sie brauchen Flüssigkeit, weißt du? Weißt du, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, wir zwei wären so groß wie sie. Auge in Auge standen wir ihnen gegenüber. Haben sie uns gefressen? Naja, ich sagte ja, sie sind verrückt nach Flüssigkeit. In ihrem jetzigen Zustand sind sie unberechenbar. Aber es ist viel gefährlicher, im finsteren Jammertal des Alltags, als ihnen nahe zu sein. Komm, Jerome, gebrauche deine Fantasie. Wir denken uns jetzt ganz klein und mischen uns unter sie. Heißhunger auf Wissen bringt neue Erkenntnisse. Und heute ist es soweit. Ich weiß es genau. Komm, Jerome, guck. Da ist eine Öffnung. Lass uns hinuntersteigen. Wir sind jetzt ganz klein. Pass auf deine Füße auf. Warte, Onkel Fabre, ich rutsche. Na, dann reich mir doch deine Hand. Komm, wir halten einander. Ich kann nichts sehen. Warte. Ich habe eine Kerze mitgenommen. Wie schön. Es sieht aus wie... Na? Wie? Wie im Inneren eines Eisenbahntunnels. Schau nur, wie glatt die Wände sind. Siehst du irgendeine Ablagerung? Schutt oder Aushub? Nein, alles ist sauber und ordentlich. Das sind eben großartige Handwerker. Die Tunnelbauer über der Erde, sie bohren sich horizontal durch den Fels und schaffen den Schutt nach draußen. Unsere unterirdischen Freunde aber schrauben sich nach oben. Steil nach oben, Jerome. Und dann verkitten sie die bröckelnde Erde, befeuchten sie mit ihrem Speichel und machen alles zu Zement. Und weil ihr Speichel hellblau ist, sind auch die Tunnel hellblau. Und dann bewegen sie sich wieder zurück im Tunnel. Hui! Von unten nach oben und zurück. Fühl mal, wie glatt die Wände sind. Ja. Sie müssen glatt sein. Wenn sie von ihren Kontrollgängen an die Oberfläche in die Tiefe zurückkehren, dann könnten sie mit ihren krallenbewehrten Füßen Einstürze auslösen, den Tunnel verstopfen und den Ausstieg und den Rückzug unmöglich machen. Onkel Uri, ich habe Angst vor Ihnen. Komm weiter. Langsam. Sonst fallen wir Ihnen noch vor die Spitzhacken. Sie klingen so böse. Ach, Sie sind nicht böse. Sie sind allesamt Genies, mein Junge. Würden wir Sie nach Ihrer Veranlagung befragen, würden Sie antworten, der Instinkt ist unser Genie. Sieh nur. Ein Gang. Steil nach oben. Spürst du den Windzug? Hä? Leuchte mal, da sind Treppen. Dachte ich's mir doch. Aber das ist nicht der Ausstieg. Dafür ist er zu eng. Halt die Kerze. Pass auf, dass sie nicht verlöscht. Willst du hinaufsteigen? Schauen will ich. Das ist nämlich eine meteorologische Beobachtungsstation. Und es wird einer oben sitzen Und den schauen wir uns mal an. Aber wenn er uns nun angreift... Nein, wird er nicht. Er ist viel zu beschäftigt. Halt die Hand vor die Kerze, Junge. Sie schicken immer einen vorher nach oben, weil sie ganz unten nichts wissen von den Jahreszeiten und Temperaturen. Deshalb bauen sie kurz vor der Oberfläche so eine Station. Und der Diensthabende kontrolliert die klimatischen Bedingungen für den Ausstieg. Beim leisesten Anflug einer schönen Wetterlage schneidet er einen runden Deckel auf, schaut hinaus, informiert sich über Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und wenn Regenwetter im Anzug ist, macht er erstmal den Deckel wieder zu und wartet. Er hat anscheinend den Deckel aufgelassen. Ja, aber er hat sich noch nicht entschlossen zu melden. Sonst wären wir längst überrannt. Komm mal, Junge, ich will ihn sehen. Bleib stehen. Siehst du ihn? Unheimlich. Er fühlt die Temperatur. Das Wetter. Vielleicht ist es ihm zu feucht. Seine Vorderbeine sind riesige Spitzhacken. Verdreckt sieht er aus. Man könnte meinen, er sei ein Kloakenreiniger, der gerade im Schlamm gerührt hat. Aber der Boden um uns herum ist doch trocken. Das ist es ja gerade. Wenn er sich einen Gang gräbt, dann saugt er von jeder ins Erdreich gehenden Baumwurzel Flüssigkeit. Und mit der vermischt er den Aushub und presst ihn so wieder zurück in die Poren am Rand des ausgehöhlten Bodens. So schafft er sich Platz und den Schutt vom Hals. Dieser hier sieht sehr erschöpft aus. Ja. Komm, ich halte die Kerze. Oh. Er dreht sich um. Keine Angst. Er kann uns nicht sehen. Guck mal, seine Vorderbeine sind Spitzhacken mit gebogenen Sporen. Der Leib ist ganz blass. Die Augen verquollen und schwer. Sie sind weißlich verschwommen. Offensichtlich zum Sehen ungeeignet. Und Glory, er tastet. Ruhe, mein Junge, Ruhe. Er kann uns nicht sehen. Wozu sollte er unter der Erde auch sehen können? Boah, ist dick und aufgeschwemmt. Hinten tritt Flüssigkeit aus. Ist das Harn? Ist das Magensaft? Ich hab Angst, Onkel Ori. Ich auch, was glaubst du? Siehst du, das hab ich doch gesagt. Er saugt an kleinen Wurzeln, die ins Erdreich ragen. Er ist durstig. Der nimmt alles, was Feuchtigkeit verspricht, weil er Speichel braucht zum Graben. Der ist wassersüchtig. Onkel Ori, vielleicht riecht er uns. Ja, du hast recht. Er riecht unser Blut, unseren Schweiß. Er greift mit seinen Krallenbeinen nach uns. Und jetzt schiebt er sich auf uns zu. Sieht er nicht aus wie ein Kampfwagen auf Beinen? Wundervoll. Hilfe, Onkel Ori. Er greift nach mir. Schnell, Junge, wir müssen an ihm vorbei. Pass auf den gefüllten Hintern auf. Er bläht ihn. Vielleicht hat er damit was vor. Er will den Gang mit ihm versperren. Beeil dich, immer aufs Licht zu. Da oben. Das scheint der angebrochene Tag zu sein. Pass auf! Er wirft mit Schutt nach uns. Onkel Ori, wo bleibst du? Hier bin ich. Och, in meinem Alter. So ein Aufstieg. Der Deckel, mein Junge, schieb ihn beiseite. Ja, mach langsam. Die Gefahr ist vorbei. Er ist unten geblieben. Ich glaube, er wird den anderen Meldung machen. Wir sind oben. Oh. Oh. Aus der Traum. Schau, es ist Tag geworden. Werden Sie wirklich ans Tageslicht kommen? Sie müssen. Die Zeit ist reif. Sie werden gleich die Welt erobern. Warum haben Sie 4 Jahre darauf gewartet? Sie mussten. Die einseitige Ernährung ist schuld. Dem Saft der Baumwurzeln fehlen Fett und Eiweiß. Aber sie verwenden alles, sogar das Wasser, um damit die wunderbaren Tunnel zu bauen. Ah, mein Junge, die Natur. Und du? Du willst alles von ihr wissen. So geht die Welt, Jean. Finde dich nie mit dem Unwissen ab. Du bist der Mensch und nur der Mensch hat das Bedürfnis nach Wissen. Du zweifelst. Das Tier zweifelt nicht. Es ist die beste Fähigkeit des Menschen zu zweifeln und wissen zu wollen. Aber wir haben uns das alles geträumt. Na und? Wir wollten prüfen, weiter nichts. Weißt du, was die Leute über dich sagen? Ich kann es mir denken. Ein einsamer Mann, ein wenig verrückt, läuft über die Felder, murmelt vor sich hin, schreibt alles auf, was ihm dabei einfällt. Sie sagen, wie kann sich ein so ernsthafter Geist so unwichtige Gedanken machen? Lass sie reden über Geld und Einfluss. Wer diese wunderbare Natur erforscht, ist weder einsam noch wirr. Läuft ein Käfer über meinen Tisch, bin ich schon nicht mehr allein. Ich weiß seinen Namen und begrüße ihn mit meiner Lupe. Da sehe ich, wie er mich anschaut. Vielleicht sieht er mich und denkt, was für ein riesiges Ungeheuer. Es hat ein einziges Auge. Jetzt! Jerome, da! Da, sie drängen nach oben. Gib mir deine Hand, Onkel Fabre. Ist das nicht ein Glück? Wir haben es nicht mit zerlegten, zersägten und alkoholisierten Exemplaren zu tun, Jerome. Wir leben mit ihnen. Der Deckel hebt sich. Na, und wie viele solcher Deckel sich heben um uns herum? Tausende. Und wir sind mittendrin. Jetzt! Ja, jetzt. Und überall. Sie kriechen heraus und suchen sich Zweige. Das unterirdische Leben ist zu Ende. Ja, man sieht ihnen die Plackerei an. Sieh nur, wie sie an den Zweigen festhängen. Und ihre blinden Augen werden klar. Sie schaukeln im Wind. Ja, für einen kurzen Augenblick sind sie Kinder. Aber sieh nur richtig hin. Sie verwandeln sich. Sie vollenden sich. Was für Musiker. Was für eine Musik, Jerome. Die Ersten fliegen davon. Weißt du, was ich mir wünsche, Jerome? Nein, Onkel Henri. Wenn ich einmal sterbe, dann möchte ich an so einem Tag sterben. Und alle Zikaden um uns herum sollten sich auf meinen Sarg setzen. Nur für ein paar Sekunden. Kannst du das verstehen? Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. Zweiter Teil. O unermessliche Schätze der Natur. Die Athleten des Altertums stellen sich nackt zum Kampf. Fabier, bist du das? Ja, wer sonst, Monsieur Fabre? Du wirst die Stimme eines alten Soldaten nie verlieren. Auch nicht als mein Gärtner und Beschützer. Hier, das Wundergemüse von unserer Haushälterin. Oh, Zucchinis. Hast du sie probiert? Ich werde mich hüten. Neumodisches Zeug. Wer weiß, was das in meinen Gedärmen anrichtet. Was liegt da auf Ihrem Tisch? Eine tote Zikade, wie du siehst. Pfui Teibel. Wollen Sie die verspeisen? Ich werde sie ein paar Stromstößen aussetzen. Im Dorf munkelt man über sie. Besonders Cahier, der Schlachter. So, Cahier. Wohl wegen all der Gefäße, die ich mir von ihm erbat. Er flüstert von allerhand Dingen, die sie darin aufbewahren. Mistkäfer, Zyklopen, Schneckenungeheuer, fleischfressende Pflanzen. Wenn er von dem hier erfährt, lässt er mich verhaften. Ich werde versuchen, sie wieder lebendig zu machen. Was tot ist, ist tot. Ich habe im Krimkrieg lauter Tote um mich herum gesehen und die blieben tot. Und wenn wir sie noch so gebraucht hätten, na, das wäre was, wenn ihnen das gelänge. Ganze Armeen könnten sie damit wieder zum Leben erwecken. Mit einem Gehängten hat man es schon versucht. Kaum war er tot, lebte man seinen wuchtigen Körper an zwei Elektroden. Galvanische Ströme brachten ihn wieder zum Zucken. Zum Zucken. Aber was hätte man mit einem wiederbelebten Übeltäter anfangen können? Ein Soldat? Ja, den kann man immer gebrauchen. Aber ein Mörder, der mordet nur wieder frisch aufs Neue. Man hätte aus ihm einen moralischen Menschen machen können. Oh, einen Banditen Moral beibringen. Was für eine Aufgabe. Man würde ihn das Arbeiten lehren. Mit der Arbeit kommt die Moral, Favier. Und Sie glauben, dass er arbeiten wird? Ich muss mich konzentrieren. Ich habe einmal in Adennattern gegessen. Wir haben sie aus dem Wüstensand herausgegraben und mit unseren Bajonetten aufgeschnitten. Das Innere war grün-gelb und ich hätte es nicht auf meine Zunge gelegt, wenn nicht einer mit mir gewettet hätte. Und dann? Hat es geschmeckt. Süßlich und salzig und einen Biss hat es auch gehabt. Und Stare habe ich auch schon geschossen und danach in kochendes Wasser geworfen. Die schmecken, Monsieur Favre. Nur Zikaden, das habe ich noch nie übers Herz gebracht. Zikaden mit Zucchinis, schmerzensreiche Gottesmutter. Ruhe jetzt, ich muss dieses Experiment machen. Wenn ich das nur verstehen könnte. Von Kindesbeinen an bin ich ein geborener Tierbeobachter. Während du sie lediglich verspeist. Nattern. Taxe und Igel auch. Ich habe für heute Abend ein Meerschweinchen. In heißem Öl. Was hast du? Beruhigen Sie sich, Monsieur Fabre. Es ist allein für mich. Es reicht ja auch nur für einen Esser. Reich mir die Leitung, Favier. So. Die eine stecke ich der Zikade ins Hinterteil. Oh. Und die andere vorne rein. Oh, Monsieur. Ich stelle mir gerade vor, Sie würden das mit mir machen, wenn ich eben gestorben wäre. Hätte es Aussichten auf Erfolg, gewiss. So, jetzt nimm du die anderen Enden. Halt sie an die Batterie. Mein Gott, sie zuckt. Gleich fängt sie an zu singen. Habe ich es nicht gesagt? Nein, dabei will ich nicht mitmachen. Das ist Frieden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Aber, Favier, das sind doch nur die Muskeln. Favier, ein alter Soldat wie du. Komm zurück. Das Tier ist immer noch tot. Favier. Mein Vater erforscht die Tümpel. Dort sitzt er still stundenlang und beobachtet die Würmer und die Kaulquappen. Früher als Kind zog er schon mit den Enten zum Teich in den Wald. Während sie badeten, fischte er verknotete Schnüre aus dem Wasser. Wenn einer der Knoten platzte, freute er sich über die herausquellenden Kügelchen, entdeckte auf diese Weise die Kaulquappen. Darüber vergaß er immer die Enten, die weitergezogen waren. Auf der Suche nach ihnen füllte er sich die Taschen regelmäßig mit Steinen. Zu Hause angekommen, schimpfte seine Mutter. Er musste alle Steine gleich wegwerfen. Aber er fand sie hinterher immer wieder. Wenn er heute am Teich sitzt, weiß er mehr über die Geheimnisse des Wassers und seiner Lebewesen. Die Leute halten ihn für behext, weil er murmelt und wie immer irgendetwas auf seinen Knien zu Papier bringt. Sein Vater sagte ihm, hüte du die Enten, das ist wichtiger als der Lauf der Welt. So war das eben. Seinem Vater musste er früh helfen, einem zerrissenen Menschen, dem keines seiner Geschäfte und Tätigkeiten so richtig gelang. Wer arm ist, hat er gelernt, muss von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schuften wie eine Maschine. Das haben wir Kinder natürlich mindestens einmal am Tag von ihm gehört. Aber er hat immer gut über Vater und Mutter gesprochen. Sie wissen es nicht anders. Wissensdurst muss gebrochen werden, so früh wie möglich. Das waren ihre Lebenserfahrungen. Er ist dabei zum Rebell geworden. Er hatte Glück, dass er so stark war. Mach mal das Fenster auf, Jean. Unsere Freunde sind zu Sängern geworden, hörst du? Ja, Erzählst du mir eine gute Nachtgeschichte? Was ist mit deiner Mutter? Kann sie dir keine erzählen? Wir sind verkracht. Ah. Erzähl mir, wie du lesen gelernt hast. Aha. Steht es damit so schlecht bei dir? Naja. Auf dem Deckel meines Alphabetbuches war eine Taube abgebildet. Auf meinem ist eine Eisenbahnbrücke zu sehen. Da siehst du mal, wie die Zeiten sich geändert haben. Also, ich habe sie mit größerem Interesse angeschaut als die Buchstaben. Aber vielleicht sollte ich dir das alles gar nicht erzählen. Bitte, Onkel Fabre. Ihre Flügel entführten meine Gedanken. Die schwangen sich mit der Taube bis hinauf zu den Wolken, hinauf zu den schneebedeckten Gipfeln, wo der Vogel den Sternenabdruck seiner roten Füße hinterlässt. Meine Eisenbahnbrücke lässt die Züge in alle Welt fahren. Ja, sie ist auch schön, auf eine andere Weise. Einmal, da saß sogar ein kleiner Junge auf dem Geländer und hielt eine Angel in den Fluss. Ist das auch wirklich wahr? Ich selber gehe immer auf den Gleisen spazieren. Aber wenn ein Zug kommt, dann springst du zur Seite hoffentlich. Säße ich sonst hier? Na, sag mir mal, warum du dich gestritten hast mit deiner Mutter. Es ist, weil ich keinen Vater habe. Nur einen wirst du schon haben. Aber er ist unbekannt und in der Straße werde ich ausgelacht. Weißt du, deine Mutter ist eine ganz erstaunliche Frau. Sie kocht gut, führt mir den Haushalt über die Maßen sauber und ordentlich. Und sie ist sehr hübsch. Das wirst du aber hoffentlich für dich behalten. Sie hat dasselbe einmal von Ihnen gesagt. Was? Monsieur Fabre. Er ist ein schlanker, zarter Mann mit Augen wie glühende Sterne. Und er ist Witwer. Weißt du was, Jerome? Ich werde dir ein Buch schenken. Hier, mein Junge. Lies, was oben drauf steht. Die Fabeln von La Fontaine. Sind schöne Bilder. Köstliche Geschichten. Der Rabe, der Hund, die Katze. Du solltest lesen üben. Die Elster und der Frosch. Alles gute Bekannte von mir. Die Tiere sprechen ja. Sie sprechen auch. Du musst nur genau hinhören. Ob du alles verstehst, das steht noch auf dem anderen Blatt. So, jetzt geh zu deiner Mutter und versöhn dich mit ihr. Gute Nacht. Gute Nacht und vielen Dank, Onkel Henri. Ein schlanker, zarter Mann mit Augen wie glühende Sterne. Und der ist Witwer. Seine Familie übersiedelte nach Rodez. Hier wollte der Vater ein Café aufmachen. Mein Vater war 16 und kam ins Collège Royal. Er musste kein Schulgeld bezahlen, dafür diente er in der Kapelle der Lehranstalt als Chorknabe. Im Übrigen interessierten ihn nur die Tiere. Die blutigen Schlachtbeschreibungen bestürzten ihn. Stattdessen hielt er es mit Vergil, wo er über die Biene und die Zikade lesen konnte, die Turteltaube und die Krähe. Sonst hinterließen die klassischen Dichter keine nachhaltigen Spuren bei ihm. Wir, seine Kinder, hörten jedenfalls kaum etwas von Homer oder Horaz. Sein Vater hatte Pech mit der neuen Existenz und zog recht bald nach Aurillac. Da war ein anderes Café zu vermieten. Es sollten noch mehrere werden. Hast du die Lokomotive gesehen, Onkel Fabre? Ja. Das war eine Vierzylinder-Lokomotive von Dubusque. 1887 konstruiert. Sie fährt nur hier, auf der Südstrecke. Weißt du eigentlich, wer den ersten richtigen Dampfwagen gebaut hat? Nein, eigentlich weiß ich das nicht. Aber Aber Onkel Henri, das war Joseph Cugnot. Er konnte 34.000 Meter in der Stunde fahren und 5.000 Kilogramm schleppen. Hatte drei Räder, wobei das Vorderrad das Treibrad war. Jo, was du nicht alles weißt. Und sie steht im Conservatorium des Arts et Métiers in Paris. Ah, anscheinend eine gelehrte Maschine. Fabier! Hm? Na, hast du was gefangen? Ach, die beißen nicht unter der Brücke. Aber wer hört schon auf mich? Die mögen den Lärm dieser Insektenzüge nicht. Insektenzüge? Wie kommst du darauf? Die kriechen und spucken Wasser und Dampf. Die verlieren ständig was unter sich. Wenn die fliegen könnten, dann würden sie uns um die Ohren fliegen. Wenn man sie unter das Mikroskop legen könnte, dann hätten wir sie im Haus und in Glaskästen. Glaub nicht an den Fortschritt, unser alter Soldat. Du musst auf ein kleines Stück Käse spucken, Favier. Dann beißen sie bestimmt. Sina! Jerome, komm her. Siehst du, ein kleiner Zug im Sand. Aber Onkel Henri, das ist ein Skorpion. Na, schau nur, wie ein kleiner Eisenbahnzug sieht er aus. Vorn die gebogenen Krällchen wie die Stangen, die die Räder deiner Lokomotive treiben. Und hinten fünf kleine Tönnchen, als wären es kleine Wagen, die sie mit sich zieht. Wir werden ihn mitnehmen und ins Glas geben. Sammle ein paar Tonscherben, damit er sich verstecken kann. Nicht anfassen, Onkel Henri. Er wird dich stechen. Ah, noch einer. Geben wir ihn zum Ersten. Ja, das sind Raufbolde, musst du wissen, Jerome. Nichts tun sie lieber als kämpfen und sich gegenseitig auffressen. Das heißt, die Weibchen fressen die Männchen. Ah, unterm Stein sind noch mehr. Alle hinein in unser Glastheater. Die werden uns heute Abend eine Vorführung geben. Es ist aussichtslos unter der Brücke. Das ist ein gefährliches Biest, so ein Skorpion. Na, da weißt du, kannst sie leicht über deinen Arm laufen lassen. Solche Heldentaten liegen mir nicht. Oh ja, erzähl von deinen Heldentaten, Favier. Na, zier dich nicht, Favier. Wenn du schon keine Fische fängst, kannst du wenigstens von all den Menschen erzählen, die du in deinem Leben erschossen hast. Ich habe nur gegen Mauern geschossen. Niemals auf einen Menschen. In meinem ganzen Soldatenleben nicht. Die Geschichte vom Staatsstreich. Nein, die vom Blumentopf. Die ist spannender. Och, von einem langweiligen Blumentopf will ich nichts hören. Na los, Favier, die Blumentopfgeschichte, die wird er mögen, unser Kleiner. Ich hatte Nachtwache im Schützengraben vor Sevastopol. Einsam war ich. Im Schnee stand ich und schaute zum Feind hinüber. Auf einmal schoss es von drüben, heulte heran und schlug dicht neben mir ein. Da lag etwas neben mir, flammte und zischte. Ich sah, dass es ein sogenannter Blumentopf war. So nannten wir Soldaten diese Bomben. Gleich musste sie explodieren. Aber es war nur eine Leuchtbombe. Sie strahlte mich und die ganze Umgebung an und dann schossen sie von drüben auf mich und die ganze Umgebung, dass die Patronen wie Sperlinge Vater! Um mich herum... Vater! Oje. Heilige Mutter Gottes, der Drachen. Entschuldigung, ich meinte natürlich die Tochter unseres Meisters. Ist dir das tägliche Brot ausgegangen, Aglaé? Nein. Und überhaupt, wie redest du mit mir, Favier? Vater, es ist ein Telegramm angekommen. Von Pasteur. Was? Ja. Was? Pasteur? Doch nicht von jenem Pasteur. Gib her. Ah, das ist der mit den Fabeln. Aber Favier, du hast wieder mal überhaupt keine Ahnung. Das ist der mit den Bazillen. Der Postbote hat es im ganzen Dorf herum erzählt. Also, sehr geehrter Herr Kollege der Physik und der Chemie. Der Physik und der Chemie. Meine Reise nach Avignon hat die Seidenkultur zum Gegenstand. Und so beehre ich mich, anzukündigen, dass ich mich morgen Vormittag bei Ihnen einfinden werde, um einige Auskünfte wegen... Ha. Ha. Wer ist dieser Pasteur? Er wendet sich an mich. An mich? Den kleinen, obskuren Kollegen aus dem Süden, dieser berühmte Louis Pasteur, kommt in Angelegenheiten der Seidenkultur. Ja, die kriegen es mit der Angst zu tun, die Herrenfabrikanten, seit die Seidenraupenzuchten verheert werden. Wissen nicht weiter, schicken Pasteur und der wendet sich an mich. So. Pasteur, wer das ist? Ja. Also, Pasteur ist einer der ein berühmtesten... Ein hochberühmter Mann. Wir werden ihm den besten Wein vorsetzen und essen. Was wird er wohl essen wollen? Sei still. Dieser Mann ist viel zu berühmt, als dass er bei uns essen wird. Der ist ebenfalls ein Präparator, ein Gärungsphysiologe, ein Spezialist für Tierkrankheiten, ein Ackerbauingenieur, Milchsäure, Buttersäure, Essigsäure, aerobische und anaerobische Mikroben, Weinkrankheiten, Milzbrand, Hühnercholera. Sein Vater war ein Gerber übrigens. Er ist Frankreichs berühmtester Wissenschaftler. Nein, dieser Mann besucht mich. Nein, das Telegramm ist eine Fälschung. Onkel Henri, ein Skorpion. Er ist in dein Hosenbein gekrochen. Oh ja, Hose runter, schnell. Aglaé, schließ die Augen. Dein Vater zieht sich die Hose aus. Wirst du wohl die Augen schließen? Er ist schon oben. Und Pasteur kommt, mein Gott. Hilfe! Ich habe einen Skorpion in der Hose. Hilfe! Dieser große Gelehrte hat über die Asymmetrie der Weinsäure geschrieben. Was redet ein Junge wie du über solche Dinge? Monsieur Fabre weiht mich in alles ein, weißt du doch. Oho, ich dachte, ich wäre sein Vertrauter. Mir hat er auch was gesagt. Was soll er dir gesagt haben? Dass du die Rosen beschneidest oder die Spinnennester aus den Fensterrahmen wischst? Mit seinen sterilen oder war das befruchteten Glaskolben, mit seinen großartigen Versuchen, da hat der Pasteur nämlich... Na, was hat er nämlich? Da hat der... Ach du Frechdachs, jetzt habe ich's vergessen. Er hat die Unsinnigkeit zu Fall gebracht, die vorgab, das Leben gehe aus einem chemischen Zusammenstoß am Busen der Fäulnis hervor. Diese Jugend. Busen? Daran darfst du noch nicht mal denken. So, und das ist mein bescheidenes Arbeitszimmer. Favier, mein Gärtner, und Jérôme, mein kleiner, wissbegieriger Schüler. Jérôme, Favier, holt ein paar Kokons der Seidenraupe. Na schnell! Kommen Sie, Monsieur le Professeur. Entschuldigen Sie das Durcheinander. Wie ich schon sagte, die Seidenraupen lösen sich ohne erkennbaren Grund in einem fauligen Mist auf. Der Landmann ist niedergeschmettert, die Ernte geht kaputt, es kostet und kostet. Und die Schlagworte, was denn die Ursache wäre, wechseln einander ab. Unter uns gesagt, ich habe noch nie einen solchen Kokon gesehen, Faber. Hier, Monsieur, die Kokons. Ah ja, die Kokons. Sehen Sie, Sie müssen sie ans Ohr halten. So, sollte ich das? Es raschelt. Da ist etwas drinnen. Die Puppe ist drinnen. Sachez la gleich. Die Puppe? Wie die Puppe? Verehrter Kollege, es liegt mir fern, Sie belehren zu wollen. Das ist eine Art Mumie, in die sich die Raupe verwandelt, ehe sie zum Schmetterling wird. Und in jedem Kokon ist so ein Ding? Ja, die Raupe hat zur Sicherheit der Puppe einen Kokon gesponnen. Aha. Ja, so ist das. Dann werde ich Sie mitnehmen. Danke. Oh, was ich noch sagen wollte, zeigen Sie mir Ihren Weinkeller, Fabre. Mein Weinkeller. Also einen Weinkeller haben wir nicht. Was? Wie bitte? Unser Wein steht in der Küche auf dem Stuhl unterm Fenster in der Korbflasche. So? Ja. Ja, dann danke ich Ihnen allen. Leben Sie wohl, Fabre. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Monsieur? Nein, danke. Ich finde allein hinaus. Jérôme, lass dir von deiner Mutter 4 Gläser Apfelmost geben. Bin gleich wieder da. Aus der Korbflasche auf dem Stuhl in der Küche. Ja. Wenn er ein Glas gewollt hätte, unser großer Pasteur, was hätte er wohl für ein Gesicht gezogen? Der hat keinerlei Kenntnisse von dem Insekt, das er aus dem Verderben ziehen will. Seine Kraft ist die Vorstellung. Unbesorgte Einzelheiten und über dem Ganzen schwebend. Was bedeuten ihm Verwandlungen, Larven, Kokons? Ja. Ich würde sagen, er kennt auch nicht die Gewürze des Volkes. Kummer und Not. Ach was, er war nur verlegen, weiter nichts. Von Mikroben hat auch keine Ahnung. Du etwa? Aber du hast recht, eine Mikrobe hat er übersehen. Die der Armut. Kommt, lasst uns unseren Glaspalast anschauen. Auf zu den Skorpionen. Ah, Gladiatorenkämpfe. Jawohl, da stopfe ich mir gleich eine Pfeife. Ja, Gläser haben wir genug. Na, dann trinkt. Danke. Der Pasteur hat wirklich etwas verpasst. Er hat meinen Vater gedemütigt. Ich werde es ihm nie vergessen. Ja, ein hochmütiger Mann. Das steht dir nicht zu, Marie-Jo. Geh sofort in die Küche. Aglaé. Ja. Sie hat doch recht. Aber er ist ein Athlet wie aus dem Altertum. Nackt stellt er sich zum Kampfe, ohne die geringste Kenntnis von der Seidenraupe. Ja, scheitern wird er im Kampfe. Abwarten. Für die Lösung seiner schwierigen Aufgabe ist es vielleicht besser, nicht zu viel zu wissen. Die Ideen bewahren so besser ihre Unabhängigkeit und ihren kühnen Schwung. Na dann Prost. Apfelsaft. Des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir Entomologique. Dritter Teil. O Wissenschaft, du bist alles. Die Besteigung des Mont Ventoux und die wunderbare Chemie. Meines Vaters Vater hatte das dritte Café durchgebracht, war in Toulouse gelandet und steckte den Jungen ins Priesterseminar. Danach ging es nach Montpellier. Und dort begann Henri, sich für Medizin zu interessieren. Er musste arbeiten, um seine Studien zu bezahlen. Arbeitete beim Bau der Eisenbahnlinie Beaucaire-Nîmes und verkaufte Zitronen auf dem Markt. Aber es reichte nicht. Und er beteiligte sich an einem Wettbewerb um ein Stipendium für die Lehrerbildungsanstalt in Avignon. Er schaffte auf Anhieb den ersten Platz. Die Grammatik, sagte er, erstickte das Leben. Die Naturgeschichte war dort weithin unbekannt. Es befasste sich niemand mit ihr, da sie nirgends hinführte. Während man die Diktate zerpflückte, untersuchte er zwischen den Heftseiten einen Wespenstachel. »Lieber Bruder«, schrieb er, »in meinen Träumereien habe ich mir oftmals gewünscht, nur einige Minuten mit dem urwüchsigen Hirn meines Hundes zu denken, die Welt durch die Facettenaugen einer Mücke betrachten zu können. Wie anders würden die Dinge dann aussehen? Favier! Wo bleibst du? Der Berg wartet. Die Sonne ist aufgegangen, wir müssen losgehen. Er steht beim Bratenwender. Ah, hast du das Barometer, Jerome? Aber ja. Und ich habe bereits an ihn geklopft. Notizbuch. Bleistift. Diese Saufbagage. Die ganze Nacht, ich habe kein Auge zugetan. Das war bei meiner 13. Besteigung der Fall. Das war nicht anders bei der 20. Das ist bei meiner 25. genauso. Die Leute beschließen, den höchsten Berg Frankreichs zu besteigen. Wo enden sie? Zu seinen Füßen im Wirtshaus. Favier, wo bleibst du? Ja, ich habe mich um den Proviant gekümmert. Wo ist der Mann mit dem Esel? Ich bin der Führer, Monsieur. Ich bin Trichelet. Kennst du mich nicht mehr? Jeden Tag führe ich jemanden seit 25 Jahren. Ich bin der älteste Bergführer auf den Mont Ventoux. Ja, das weiß ich, denn ich kenne dich seit vielen Jahren. Du führst mich heute zum 25. Mal rauf. Unmöglich. Ist das Ihr Gepäck, Monsieur? Ja, lade es auf, mein Freund. Wie spät ist es? 7 Uhr, Onkel. Ist es hier jeden Sonntag so laut? Die ganze Woche. Kaum sind Sie da, sehen den Berg aus der Nähe, verlässt die meisten der Mut und sie bleiben zum Fressen und Saufen und Tanzen. Besonders die Weiber halten ihre Männer vom Bergsteigen ab. Und so geht das die ganze Nacht durch. Seid ihr fertig? Ja, Monsieur. Also, dann geht Trichollet mit dem Esel voran. Fabier, du folgst ihm. Jerome und ich bilden die Nachhut. Verlassen wir die gastliche Stätte. Hier! Noch gehen wir über duftenden Thymian. In ein paar Stunden werdet ihr denken, wir sind auf dem Eiland von Spitzbergen. Ich habe schrecklichen Durst, Monsieur Fabre. Hier ist das stärkende Fläschchen. Aber nur einen kleinen Schluck. Wir sind 100 Meter hoch, wie das Barometer zeigt. Was hat denn das mit der Höhe zu tun? Weil der Alkohol seine Wirkung verstärkt, je dünner die Luft ist. Das ist nicht erwiesen, mein Junge. Das muss noch bewiesen werden. Für unseren alten Soldaten ist es sicher kein Problem. Ja, wir verdünnen den Rum einfach mit Quellwasser. Dann muss keiner mehr Angst haben vor mir. Oben wird es riesige Wasserfälle geben, wie auf meinem Kalenderbild. Kein Wasserfall, kein einziger Baum. Der Berg ist ein Trümmerhaufen. Ein 2000 Meter hoher Trümmerhaufen? Ganze 1912 Meter hoch ist der Mont Ventoux. Alles wissen diese Stadtleute und wissen doch nichts. Na, Trichollet, nun wissen wir also Bescheid. Es wird kälter. Je höher wir kommen, desto kälter wird es. Da war die letzte Eiche. Dort das letzte Mandelbäumchen. Jerome, pflück ein wenig von dem Eselspfeffer. Wir werden unseren Käse damit bestreuen. Ja, du hast recht. Ich bekomme langsam Hunger. Schau nicht so lüstern auf die Satteltaschen. Guck da, da wächst Sauerampfer. Pflückt euch ein paar Blätter, kaut sie gründlich und schon seid ihr satt. Idiotisch. Das ist einfach idiotisch. Die frisst noch nicht mal meinen Esel. Halt! Ach, du grüne Neune. Was ist das? Kaninchenkot. Und was ist daran so Besonderes? Eine Pilzflora ist drauf. Schnell, gib mir eine von den Tüten, Jerome. Tüten? Ach so, die Tüten. Na, ich hab sie vergessen. Vergisst meine Tüten? Jerome, ich hab dir gesagt, du sollst auf meine Tüten aufpassen. Nehmen Sie ein Tuch, Monsieur. Was macht er denn mit diesem Böhnlein? Er destilliert sie, um ihnen den Saft zu entziehen. Eine Bohnensuppe wird er sich kochen, wenn wir von dem verdammten Berg wieder zurück sind. Seht her, dort vorn beginnt der letzte Buchensaum vor dem Geröll. Das letzte Wasser quillt dort aus der Erde. Dann sollten wir jetzt hier rasten und uns volltrinken. Und essen. Fontaine de la Grave. Dort tränken die Berghirten ihre Ziegen. Und es wird genug Kot herumliegen, falls der Herr noch etwas davon gebrauchen kann. Noch 600 Meter und wir sind da. Damals, bei der 13. Besteigung, traf er seinen alten Freund de la Cour auf dem Mont Ventoux. Wie immer hatten sie Echo gespielt, gerufen, 1, 2, 3, und das Echo hatte geantwortet, 4, 5, 6. Was war das nur für ein kluges Echo? Aber es war de la Cour, der schon immer vor Vater oben war. Nie hatte er ihn in der Mitte getroffen. Wie ihn das geärgert hatte. De la Cour suchte pflanzliche Merkwürdigkeiten und rief ihm von einem höher gelegenen Abhang zu, dass er Felsenwolfsmilch gefunden hätte. Und Henri wurde neidisch. Da stand dieser Freund hoch oben und winkte mit einem roten Schal, und Henri wünschte ihm einen Nebel, dass er sich verirre. De la Cour rief ihm noch zu, dass links von ihm ein Teppich voller Silberdisteln wüchse. Die hatte Henri längst gesehen. Und das ärgerte ihn noch mehr. Vor allem aber, dass kein Nebel kam. Favier, du schmatzt schlimmer als der Esel von Monsieur Trichollet. Noch nicht mal ein Tischtuch ist ausgebreitet, schon steckt ein Hähnchenbein in deinem Mund. Der alte Soldat nutzt eben jede Gelegenheit, zum Essen. Wir können ja gleich wieder die Kugeln fliegen. Hier sind die Töpfe mit den Sardellen, die Melonen und das Brot. Das Hühnchen schmeckt allerdings, schmeckt fad. Was sagt Trichoulet dazu? Trichoulet lebt von der Zwiebel. Nur mit Salz bestreut und roh. Sehr gut, Trichoulet. Ich halte mich erstmal an die Würste aus Ah, seht doch hier. Die rosigen Speckwürfel im Fleisch. Ganze Pfefferkörner sind zu sehen. Guten Appetit, meine Freunde. Oh, diese Oliven. Gib mir mal eine, bitte. Hat mir nicht auch ein wenig vom Hammel eingekauft? Kalt und fettig. So muss es sein. Jerome, reich uns einen Becher Wasser. Es kommt, Onkel Ori. Das ist das einzige Wasser unterhalb der Geröllwüste, die wir gleich besteigen wollen. Das wird unsere Beine stärken. Danke, mein Sohn. Wundervoll. Gib mir ein Stück Käse. Ich werde jetzt vorausgehen und die Hütte für die Nacht herrichten. Haltet nur Rast, Monsieur. Wir sehen uns oben am Glas, wenn die Sonne untergeht. Mach schon mal ein Feuer an, Trichoulet. Ich habe ein paar Eier gekauft. Und denkt daran, Monsieur, da ist Süden. Geht bis zum Grat, an seinem Anfang steht die Hütte. Hi! Süden ist da. Hier. Süden ist da, wo die Sonne jetzt steht. Ich werde hier meinen Bauch zuwenden. Und ich ein Schläfchen machen. Jerome, lauf nicht zu weit weg. Ich werde ein paar Steine werfen. Südwind. Wir müssen weiter. Ja, da kommt Nebel auf. Die Wolken rennen auf uns zu. Damals, weißt du noch, Favier? Delacour? Delacour mit seinem roten Schal, wie er gewinkt hat von oben? Ich dachte schon, er fällt beim Winken in den nächsten Abgrund. Hier, Onkel Fabre, Felsenwolfsmilch. Oh, richtig, gut. Aber du bist draufgetreten. Ja, meine alten Augen taugen eben nur noch fürs Mikroskop. Wir werden uns verirren, wenn wir nicht weitergehen. Eine Wolke, sie hüllt uns ein. Ich bin bereits nass bis auf die Knochen. Dieses Hin und Her, weiß Gott, wir werden uns verlaufen und finden uns danach zerschmettert im Abgrund wieder. Haben wir keinen Kompass? Nein, wo ist unser Führer? Er ist uns vorausgeeilt. Möglicherweise ist er bereits mit seinem Esel hinuntergefallen. Freunde, bleibt beieinander. Wir müssen da lang, zur Südflanke. Wirf mal einen Stein in den Abgrund. Jerome. Tiefer fällt. Er wird mit solcher Wucht in die Toulorons klatschen, dass es eine Flutwelle auslösen wird. Der Nebel wird immer dichter. Also weiter, weiter. In welche Richtung? Der Regen hat eine leichte Neigung von Süd nach Nord. Da lang. Kommt. Wenn aber nun der Wind gedreht hat. Angenommen, er hat gedreht, dann müssten wir alle auf der linken Seite besonders durchnässt sein. Ich bin überall nass. Ja, weil du ständig hin und her gelaufen bist. Ich bin auch überall nass. Jetzt ist mir alles klar. Meine Güte, was für ein Abenteuer. Ah, links bin ich nasser. Seht ihr? Also, der Wind hat den Nebel herübergeweht, aus Süden natürlich. Dann hat er gedreht und den Regen gebracht. Deswegen sind wir auf der linken Seite nasser als auf der rechten. Also, gehen wir richtig. Was war das? Der Berg rutscht. Der Ventoux ist ein Schotter offen, weißt du? Ich gehe keinen Schritt weiter, bis ich wieder was sehe, Monsieur. Ich mach den Kopf, Jerome nimmt in die Mitte und du, alter Soldat, bildest die Nachhut. Da, der Geröllhang. Seh doch, von wegen, es wächst nichts mehr hier oben. Brennnessel, Gänsefüße. Jetzt können wir uns nach dem Brennen der Brennnesseln richten. Die Brennnesseln sind unser Ariadnefaden. Ach. Das ist gut fürs Nervensystem. Brennnesselgift. Monsieur Fabre und sein biologischer Spürsinn. Ich bin der geborene Experimentator, Fabier. Das solltest du doch inzwischen gemerkt haben. Bleib mal stehen. Seht ihr? Es ist nicht mehr weit. Meine Nachbarin Celeste kommt von einer Badereise am Meer und bringt mir eine Frucht mit, die ich schon seit Tagen in der Tasche trage. Hier, Monsieur Fabre. Boah, es riecht leicht verwest. Frijolé, sind die Eier bald fertig? Sie müssen richtig braun sein, ums Weiße herum. Das ist keine Frucht. Das ist ein Seeigel, Fabier. Ziemlich lediert. Aha, aber sie sagt, sie hätte noch viel mehr davon und hätte sie alle in die Erde ihres Gärtchens gesetzt. Er hat aber eine richtige Blüte, der Seeigel, Onkel Ori. Und einen Stiel hat er oder sie auch da. Die Blüte, das ist der Mund. Und die weißen Blättchen hier, das sind die Zähne des Seeigels. Und da, der Stiel, das ist der hintere Ausgang. Man nimmt diese Dinger da aus dem Wasser. Wo es flach ist, fährt man mit einem Boot hinaus, greift nach unten und oben öffnet man sie mit einem Messerchen oder Schraubenzieher, was man gerade dabei hat. Und dann schlürft man das, was zwischen Mund und hinterem Ausgang ist, einfach aus. Blacks! Pfui Teufel! Oh, schmeckt besser als eine Auster. Salziger. Unser Führer, der kennt sich aus. Auch auf dem Meer. Wo lässt er dann seinen Esel? Das frage ich mich, wenn er mit dem Boot aufs Meer rausfährt. Das Essen ist fertig. Du bist so weit gereist, Favier, und hast doch keinen Seeigel gesehen. Ich habe zu Lande kampiert und gekämpft, mein Junge. Außerdem hat Pasteur auch nicht gewusst, dass die Seidenraupe aus einem Kokon kriecht. Pasteurs Waffe ist die Vorstellung. Was bedeuten ihm wirkliche Larven? Ich wiederhole es gern. Die Vorstellung, die Fantasie, bewahrt die geistige Unabhängigkeit. Na, ähnlich geht es deiner Nachbarin Celeste. Wenn sie glaubt, Seeigel seien Früchte. Statt in Büchern zu blättern, ist sie im Zwiegespräch mit dem Gegenstand. Bis sie erreicht, dass er zu ihr spricht. Ja, er hat aber irgendwie falsch gesprochen. Ja, hat er. Das ist das Risiko. Aber die Fragen bleiben frei und der Raum weit offen für Zweifel. Auch wenn es mal daneben geht. Wer keine Bücher liest, ist unwissend. Hat ein Herr mir noch gestern gesagt, ein Lederfabrikant. Unwissenheit kann ja Gutes haben. Fern der ausgetretenen Wege begegnet man Neuem. Kannst du lesen, Trichole? Nein, wozu auch? Jeden Tag hinauf auf den Berg, zusammen mit Eseln der verschiedensten Art. Was braucht man da lesen zu können? Die Wissenschaft in den Büchern ist eine sehr mittelmäßige Quelle für die Aufgaben des Lebens. Deshalb lese ich auch keine Bücher. Höchstens mal die Zeitung von letzter Woche. Oder den Grafen von Monte Cristo. Ja, halt. Das ist eine andere Sorte von Büchern. Die braucht man zur Unterhaltung. Und ob alles wahr ist, was in den Büchern steht, das ist auch noch die Frage. Trichollet erkundet die Pfade auf dem Mont Ventoux, überprüft sie auf ihre Sicherheit, verlässt sich nicht auf Erfahrung aus zweiter Hand. Trinken wir auf ihn. Prost. So, und ich schlage mich jetzt in meine Decke. Gute Nacht, meine Herrschaften. Ich kann noch nicht schlafen, Onkel Ori. Wenn ich dieses kleine Stück Hammelkohle aufgegessen habe, setzen wir uns noch ein wenig an die frische Nachtluft, mein Sohn. Luft hier oben dünner, Onkel Ori? Schüttel das Barometer. Na? Und? Etwa 1500 Meter. Ja, da kann man es schon merken. Atmest du nicht ein wenig schneller als heute Vormittag? Ein wenig schon. Siehst du, das bedeutet, dass die Luft weniger Sauerstoff enthält. Aber man atmet doch, ob man will oder nicht. Du wärst ein guter Sohn für mich. Aber sie haben welche. Tja, aber welche? Verheiratet sind sie, verlassen haben sie mich. Gestorben, bis auf Aglaé. Aber die haben sie gern. Hab ich, ja. Sie ist meine Hilfe, macht die Post, schreibt mein Tagebuch nach Diktat, ordnet meine Skelette und Gläser, hält mich sogar zum Aquarellieren an. Aber sie ist streng, manchmal sogar mürrisch. Das kommt, weil sie nicht verheiratet ist, sagt Mutter. Vielleicht, ja. Jedenfalls hält sie meine Zornesausbrüche aus. Aber meine Söhne... Einer ist früh gestorben. Sein Todestag war sein schönster. Das habe ich in seinen Augen gesehen. Er ist glücklich, habe ich mir gesagt, so jung zu sterben. Der andere... Der immer die Schachtel schickt mit den getrockneten Käfern und Pflanzen? Ich habe versucht, ihn ein wenig unsterblich zu machen. Wird er jetzt für immer am Leben bleiben? Nein, sicher nicht. Aber er steht im Lexikon. Kannst du es nachschlagen? 3 Insektenarten, die ich entdeckt habe, sind nach ihm benannt. Cerceris julii, Bimbix julii und Ammophilia julii. Meine Mutter will sie heiraten. Psst, wenn das Aglaé hört. Hat sie mir gesagt. Diesen wunderbaren und gescheiten Mann nehme ich auf der Stelle. Also, weißt du, da musst du dich aber gewaltig verhört haben. Sie ist 23 und ich hoch in den Jahren. Erstens mal ist sie fast 30 und sie bekämen dann wieder einen Sohn. So, rein mit dir jetzt in die Hütte und geschlafen. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir Entomologique. 4. Teil: O Zeit und unbeugsamer Wille. Auf der Suche nach dem Stein der Weisen. 19 Jahre war mein Vater, als er sein Diplom erhielt. Er war ein guter Lehrer und wurde schlecht bezahlt. Auf eine Pension bestand keine Aussicht. Krank durfte er nicht werden. In der Schule gab es kaum Werkzeuge für den Geometrieunterricht. Also kaufte er Richtlatte, Pfähle, Messlatte und Wasserwaage. Und das alles von seinen kümmerlichen 700 Francs im Jahr. Aglaé, das war eine seltsame Schule bei Gott. Es war mir ein feuchter Keller mit vergitterten Gefängnisfenstern. Und die Schüler waren grob, schmutzig. Ein Haufen von 50 Straßenjungen, Nichtsnutze, sage ich dir. Und alles nannte sich höhere Primarschule. Wollte ich etwas Neues einführen, schüttelte der Schulleiter den Kopf. Mein Vater, in seinem Privatleben ein so schlechter Rechner und Geschäftsmann, überzeugte diesen Schulleiter, den Chemieunterricht einzuführen. Warum? Nun, die Schüler kamen vom Lande und sie würden auch dahin zurückkehren. Es waren Bauernsöhne, denen konnte man die Böden erklären und wovon die Pflanzen sich ernährten. Es waren die Söhne von Gerbern und Seifensedern, Likörherstellern und Krämern, die Gepökeltes verkauften. Die brauchten alle eine Ahnung von Chemie. Und der Schulleiter brauchte mehr Geld. Deshalb müssten mehr Kostgänger angeworben werden und die Chemie würde dabei helfen. Wahrscheinlich ist der Schulleiter davon sehr reich geworden, was man von meinem Vater nicht sagen kann. Bis jetzt jedenfalls. Trichollet, pass auf den Esel auf. Der trägt unser Essen. Wir sind der Pflanzen wegen hier. Und nicht zum Essen. Ja, Favier, will niemand essen. Wir sind der Pflanzen wegen hier. Ja, Pflanzen wegen hier. Ich denke, oben ist Grönland. Oben wirst du sogar Schmetterlinge sehen. Denn es ist Juli. Und die Schafherden waren noch nicht da. Das Barometer. Es ist um 140 Millimeter gesunken. Ja, siehst du. Die Luft wird immer dünner. Um ein Fünftel weniger Sauerstoff atmen wir ein. Da entlang. Dort ist die Kapelle vom Heiligen Kreuz. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nicht mal zum Beten reicht es mehr. Um ein Fünftel weniger Sauerstoff. Wenn es noch weniger wird, werden wir einschlafen und sterben, ohne es zu merken, Mensch und Tier. Wer sagt das? Onkel Fabre. Du für Blödsinn. Ich steige mein ganzes Leben hier hinauf und bin immer noch nicht gestorben. Monsieur Fabre auch nicht. Und er war schon 25 Mal hier oben. Bitte einen Schluck aus der Feldflasche oder ich sterbe. Da, die Kapelle. Oh. Schaut mal, die Ebenen im Süden sind noch voller Nebel. Und dort schimmert der Silberfaden der... Der was, Jerome? Na, der Rhône. Und weiter links sieht man die Alpen weiß leuchten. Ja. Was für ein kluger Junge. Und wo liegt Paris, Jerome? Kann man das auch sehen? Oh ja, Favier. Das Pantheon. Und dieser neue eiserne Turm. Ich kann ihn genau sehen. Wollen die Herrschaften einen kleinen Imbiss zu sich nehmen? Ach, einen großen, wenn ich bitten darf. Komm, Jerome. Wir steigen inzwischen auf das Türmchen der Kapelle. Komm. Gleich wirst du ein überwältigendes Schauspiel sehen, mein Junge. Wenn nämlich alle um diese Jahreszeit hier oben blühenden Blumen ihre Kelche öffnen. Und alle blühen zur selben Zeit? Na, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ziemlich. Komm. Welch ein Eintritt in die Welt des Mont Ventoux. Jetzt sind wir 7 Meter höher, als der Berg es ist. Und was sehen wir, mein Junge? Ich sehe Baldrian. Beruhigend. Und wie ist sein lateinischer Name? Valeriana. Ja. Und was siehst du noch in all diesem Blütenmeer? Das Alpenvergissmeinnicht. Das mit dem Blau des Himmels wetteifert. Aber du siehst es gar nicht. Du tust nur so. Du weißt, dass es hier vorkommt, du alter Schlauberger. Und nun noch sein lateinischer Name? Myosotis alpestris. Oh, wenn wir beide auch keine Botaniker sind, so wissen wir doch ziemlich gut Bescheid, was? Da steht der moosblättrige Steinbrech gleich neben dem gegenblättrigen Steinbrech. Ich zweifle, Onkel Ori, ob du das von hier oben so genau siehst. Au! Ja, hast du verdient, du Frechdachs. In seiner jungen Ehe war er arm. Und die Stadt zahlte die Gehälter immer verspätet. Auf Korsika wurde ein Lehrstuhl für Physik frei. Da ging er hin für 1.800 Francs im Jahr. Und dort war alles neu für ihn, die Pflanzenwelt und die Schätze des Meeres. Eines Tages kam der berühmte Botaniker Maucan Tondon auf die Insel. Der wollte die vollständige Bestandsaufnahme von Korsikas Pflanzenreichtum erstellen. Mein Vater schloss sich ihm an, bot ihm Unterkunft und Essen, ein Zimmer mit Meeresblick. Er half ihm beim Sammeln der Pflanzen und der ältere, brillante Schriftsteller lehrte den jüngeren Stil und Form sogar in den wissenschaftlichen Beschreibungen. Geometer werden gemacht, sagte mir mein Vater, aber Biologen werden geboren. Einmal in seinem Leben hatte er nun einen praktischen Unterricht in Naturgeschichte. Tondon war mit feinen Werkzeugen ausgerüstet und zeigte ihm die Anatomie der Schnecke. Aglaé, sagte er mir, die Infinitesimalrechnung Leibniz wird dir demonstrieren, dass die Architektur des Louvre weniger gelehrt ist als die einer Schnecke. Kaum ein Jahr nach seiner Anstellung wurden die Gehälter um die Hälfte gekürzt. Er ging aufs Festland zurück. Oh ja, ich kenne viele Dinge, weil ich von ihnen gegessen habe. Aber von Seeigeln hattest du keinen Schimmer. Und was ist mit der Krabbe? Das ist ein Krebs. Guten Appetit, Jerome. Habe ich nie gesehen, wenn ich auf dem Boot meines Vetters übers Wasser fuhr. Na, und wo hast du da deinen Esel gelassen? Das habe ich dich schon mal gefragt, Richolet. Oh, ich habe ihn einfach eingeladen, wenn du es genau wissen willst. Also, er saß am Steuer. Wie du mit dem Messer in den Tier herumfährst, Jerome. Bitte, mit Anstand, Jerome. Mit Anstand. Aber es ist doch gekocht. Das ist ein Wunderwerk der Natur. Also bitte, mit Anstand, ja? Man zerfleischt kein lebendes und kein totes Tier. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mit dem Naturwissenschaftler Moquin Tandon auf Korsika den Monte Renoso bestieg. Ich will das hier nicht kennenlernen. Nur ist, aber nicht die Spinnenbeine. Also, mit Moquin Tandon bestieg ich den Monte Renoso. Wie hoch war der noch? Trichoulet, weißt du das? Weiß ich nicht. Ich kenne nur unseren Mont Ventoux. Das reicht. Und das Meer. Und den Esel mit aufs Meer nehmen. Und Seeigel fressen mit dem Schraubenzieher. Ärgere doch unseren Monsieur Trichoulet nicht, Fabier. Moquin Tandon hat mir in einer mit Wasser gefüllten Schüssel den anatomischen Bau der Schnecke erklärt. Das war meine einzige wissenschaftliche Unterweisung in Anatomie. Ja, also diese Kabel schmeckt paradiesisch. In meinen Beinen zuckt es. Dann musst du tanzen gehen, Xavier. Nein, ich meine das Ungetüm auf meinem Teller. Sieh mal, Junge. Ich dachte, du hättest schon Krokodilschwänze, Perleidechsen und Dachsschwänze verzehrt. Heuschrecken vielleicht auch noch. Ja, allerdings in Aden, wenn du weißt, wo das ist. Das liegt nämlich am Meer, am Roten Meer übrigens. Und das ist ein Hafen voller Sklavenhändler. Pass bloß auf, dass du nicht dorthin gerätst, Trichoulet. Ja. So wie du aussiehst, da wirst du nämlich verkauft mit deinem Esel. Ja. Onkel Ori, erzähl weiter von deiner Anatomiestunde. Die war kurz, aber reich an Früchten. Ich war eingeweiht worden. Und von da an konnte ich ohne eines Meisters Ratschlag das Seziermesser handhaben und das Innere von Tieren, wie gesagt, mit Anstand untersuchen. Und wie? Naja, das würde jetzt zu weit führen. Unser alter Soldat hat das während des Essens bestimmt nicht so gern. Allerdings. Aber von der Chemie dieser Hexerei könnte ich stundenlang berichten. Meinetwegen, wenn das nicht wieder zu eklig wird. Wieder so eine Hexerei. Noch mehr. Schwarze Magie. Jeder Chemiker hat einen Zauberstab in der Hand und auf dem Kopf die spitze mit Sternen besäte Mütze des Zauberers. Ich will einmal Chemiker werden. Um dann ein auf dem Tisch herumspazierendes Stück Kalbsniere herbeizuzaubern? Oh, wie würde ich das jetzt genießen, anstatt dieses spinnenbeinigen Meeresungeheuers? Ich kann es nicht mehr essen. Weg damit. Lauf. Unter den Tisch. Los. Lauf, lauf. Es läuft wirklich noch. Onkel Ori, erzähl von der Chemie. Wir hatten eine bedeutende Persönlichkeit, einen Honorarprofessor an unserer Schule. Ein Mann im Zivil mit spitzem Hut. Er lehrte auch an einem Lyzeum Physik und Chemie. Und zweimal wöchentlich hielt er einen öffentlichen und unentgeltlichen Kursus in einem der Schule benachbarten Lokal ab, der ehemaligen Kirche von Saint-Martial. Schwarze Magie in der Kirche. Das passt genau zu Monsieur Fabre. Seid endlich still. Onkel Fabre, erzähl bitte. So eine Kirche ist genau die richtige Klausel für einen Geisterbeschwörer. Auf der Spitze des Glockenturms die verrostete Wetterfahne und überall im sakralen Raum die kopfunterhängenden Fledermäuse. Mir wird unheimlich. Der Chemiker betritt die Kirche. Alle! Wie ein Wirbelwind, wie ein hochfahrender Wirbelwind kommt er. Schaut niemandem ins Gesicht, schaut nur auf sein im Hintergrund aufgebautes Laboratorium. Bleiröhren mit Hähnen, die laufen unter Jesus und Maria an den Wänden entlang. Holzbottiche stehen in den Ecken. Holzbottiche? In einem siedet es. Ein rötliches Pulver wird gekocht. Was für ein Pulver? Die Wurzel, die man Krab nennt. Das Werbemittel. Setzen! Ruft der Chemiker. Es wird still. Heute werde ich euch den Sauerstoff zeigen. Wo es nur ein Fünftel davon in der Luft gibt? Ich fülle jetzt diesen mit Blei ausgeschlagenen Kasten mit Wasser, ruft der Chemiker. Das ist die sogenannte pneumatische Wanne, in der die Gase gewonnen werden. Ich staune. Er greift nach einer geräumigen Feige aus Glas, die in der Gegend des Bauchs stark geknickt ist. Gewiss eine Retorte? Richtig. kleine Retorte. Vermittels einer kleinen Papiertüte schüttet der Chemiker ein gewisses schwarzes Pulver hinein, das aussieht wie Kohle. Das ist Braunstein, sagt der Chemiker. Dieser Braunstein enthält nämlich, verdichtet und zurückgehalten, infolge der Verbindung mit Metall, das zu gewinnende Gas. Ich schaue auf seine flinken Hände, sehe sein rotes, angespanntes Gesicht. Und hier ist die Schwefelsäure, schreit er. Ölig und mächtig und gefährlich. Fällt nur ein Tropfen auf meine Handfläche, frisst er sofort ein Loch hinein. Wirklich? Wirklich, ja. Durch die Hand? Genau, durch die Hand. Und so ein Teufelszeug in der Kirche? Die Schwefelsäure wird das Gas befreien. Der Chemiker stellt die Retorte auf die Flamme. Mit einer Glasröhre verbindet er sie mit einer wassergefüllten Glocke, die auf einem Brettchen der pneumatischen Wanne steht. Und was wird geschehen? Eine Teufelsaustreibung gewiss. Die Wärme muss wirken. Schade, dass wir das nicht hier machen können. Alles drängte sich nach vorn, weißt du. Man blies auf die Kohlen, schmeichelte dem Lehrer. Ich hab das so gehasst. Sie rauften, um nach vorn zu kommen. Ich schaute nur immer auf die Pokale mit den Pulvern drin. Alle Farben der Welt schon. Zauberpulver? Gleich steht der Teufel hier auf dem Tisch. Und dann knallte es. Eine Explosion? Einer schreit. Die Retorte ist geplatzt. Gerenne, Geschrei. Hilfe, das Vitriol. Mitten im Gesicht eines der Vordrängler. Wasser, Wasser. Selbst die Kirchenmauer ist befleckt. Die Heiligen womöglich auch. Das kommt davon, wenn man sich vordrängelt im Leben. Das habe ich als Soldat immer vermieden. Nimm die Bohnen, Marie-Jo. Schnippeln, nicht herumstehen, ja? Ich mache mir Sorgen um den Jungen. Ja, kann ich mir vorstellen. Zieht mit Henri auf den Berg und mit diesem unmöglichen Soldaten Favier. Wer weiß, was für Leuten sie noch begegnen. Er träumt schreckliche Dinge. Von Kaninchenkot und Skorpionen. Es wäre gut, wenn du die Bohnen fertig bekämst. Oh, sie sind zurück. Na, Gott sei Dank. Jerome, bist du gesund? Und wie? Stell dir vor, letzte Nacht im Wirtshaus träumte ich von Phosphor und Chlor. Und bumm, explodierte alles. Der ganze Move und Tu dazu. So, ist der Kaninchenbraten fertig. Wenn deine Haushälterin endlich mit den Bohnen fertig ist. Meine Haushälterin. Mir träumte von einer, die mich nicht jeden Abend, wenn das Haus aufgeräumt ist, wieder verlässt. Vater, was redest du da? Er will sich wieder verheiraten. Jerome, was redest du da? Wenn mich noch eine nimmt. Da gäbe es einige in Serignan, die warten nur auf einen Wink. Ich werde die eine fragen. Was ist, Marie? Willst du meine Frau werden? Meinen Sie mich? Mir abends die Wärmflasche richten, mit dem Rollstuhl rechnen und trotzdem die Kalbsröschen knusprig braten? Würdest du das? Die Linden fangen an zu blühen. Ist das eine Antwort? Marie. Nichts hindert mich, wenn mir der Sinn danach ist. Sie hörten Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Vierter Teil. Fabre, Matthias Habich. Jerome, Timon Sitte. Aglaé, Verena von Beer. Favier, Martin Engler. Marie-Jo, Sigrid Burgholder. Trichoulet, Hans Teuscher. Musik, Gerd Anklam und Rolf Fischer. Technische Realisation, Thomas Monnerjan und Barbara Zwirner. Regieassistenz, Ute Christine Krupp. Regie, Marguerite Gatteau. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.